Aus Telekom-Fernsprecher Blinisio Usch an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige kleine Plakate, die auf verschiedene Veranstaltungen am Wochenende hinweisen. Unter anderem ein Markt am Sonntag, den 19. August. Ansonsten, außer einem Papierkorb, der eine ehemalige Post Telekom Telefonkarte enthält und einigen Zellophantütchen auf dem Boden vor dem Fernsprecher hier in Blinisio Usch, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.